Wahr. Ja, alles wahr. Der Mensch lernt zu hassen. Er kann lernen zu lieben. Aber bedeutet wahr auch überzeugend im Kino? Den Wald zeichnen oder den einzelnen Baum, das ganze Leben erzählen oder nur den einen Ausschnitt? Bille August und Clint Eastwood entschieden sich, den Baum zu zeichnen, um über den Wald zu erzählen. In Goodbye Bafana schildert Bille August die Freundschaft zwischen Nelson Mandela und seinem Gefängniswärter. In Clint Eastwoods Film Invictus initiiert Präsident Mandela, gespielt von Morgan Freeman, eine schwarz-weiße südafrikanische Rugby-Mannschaft, um die alten Feinde näher zu bringen. Erfährt man in Goodbye Bafana oder Invictus, den beiden Baumzeichnungen, weniger über das Südafrika der Apartheidzeit als jetzt in Mandela, der lange Weg zur Freiheit? Wo hier doch das ganze Leben von Nelson Mandela erzählt sein will? Eine rhetorische Frage. Meine Mandantin wird beschuldigt, diese Sachen aus ihrem Schlafzimmer gestohlen zu haben. Darf ein Eingeborener mich derart ansprechen? Er ist der Verteidiger der Angeklagten, Ma'am. Aber wenn Ihnen das unangenehm ist, können Sie Ihre Antworten an mich richten. 50 Jahre Leben von Nelson Mandela, von der Jugend in der Transkei bis zu den 1940er Jahren als Anwalt in Johannesburg. Es muss sich was ändern. Wie stellst du dir das vor? Bildung, harte Arbeit, Stolz. Nein, Nelson. Das wirst du alleine nicht schaffen. Als Einzelner sind wir zu schwach, um etwas zu bewirken. Aber zusammen haben wir die Macht. Dann der Beitritt zum ANC, der Schwarzen Widerstandsorganisation. Ab 1960 Mandelas Entscheidung, mit Gewalt gegen das Apartheid-Regime zu kämpfen. 1964 die Verurteilung, dann fast 3 Jahrzehnte Haft. 1990 der politische Sieg, die Entlassung Mandelas aus dem Gefängnis und das Ende des Apartheid-Regimes. Um das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen, wird Ihre Freilassung der erste Schritt sein. Nein, aber sagten Sie nicht... Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe zugehört. Aber Sie ziehen doch Ihre Forderung nach dem Mehrheitsprinzip zurück. Nein. Aber was werden Sie uns dann im Gegenzug geben? Nichts. Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident seines Landes. Historisch korrekt, in üppiger Ausstattung und mit einem intensiven Spiel von Idris Elba als Mandela erzählt Justin Chadwick dieses Leben, aber von einem Menschen hinter der ikonografischen Fassade vermittelt sich uns nichts. So erscheint die 28 Jahre lange Haft zusammen mit den anderen ANC-Mitstreitern genauso gewichtig wie die Zeit als Anwalt in Johannesburg. Alles gut, erzählt, abgehakt, was soll man machen, die Zeit drängt. Regisseur Justin Chadwick entgeht in seiner Zeichnung des Waldes nicht der Falle der auf Vollständigkeit bedachten filmischen Biografie. Er hakt eben eine Station nach der nächsten ab. Es gibt zugegeben einige wuchtige, intensive Momente in diesem Film, beispielsweise die Auseinandersetzung zwischen Nelson Mandela und seiner Frau Winnie, die in der Zeit seiner Haft von der Polizei verhaftet und gefoltert wird. Sie nimmt im Film viel Raum ein, endlich mal einer der raren Aspekte dieser Lebenserzählung, der man folgen möchte und im Film auch darf. Während Winnie sich immer mehr radikalisiert, das Verbrennen von Kollaborateuren der Weißen gutheißt, wirbt Nelson Mandela hingegen für Verständigung zwischen den verfeindeten Gruppen. Wir verhandeln, wir führen keinen Krieg. Aber das Volk hat sich entschlossen zu kämpfen. Du bist sehr lange Zeit weg gewesen, Madiba. Was soll das bedeuten? Ich war weg. Darfst du deswegen Terror verbreiten? Die Verbrennungen, die Hinrichtungen, das muss aufhören, Winnie. Doch die Grundfragen, die nach dem Warum... Warum hat einer diese Kraft, Jahrzehnte im Gefängnis auszuhalten? Warum wird seine Ausstrahlung immer intensiver? Auf diese Fragen findet Justin Chadwick keine Antworten. Und hat er mal eine Station des Lebensweges von Mandela im Bild, wo es Annäherung an solche Antworten geben könnte, hetzt er schon zur nächsten Station. Die Heldenreise des Nelson Mandela, 1918 geboren, im Dezember 2013 gestorben, sie duldet in diesem Film keine Langsamkeit. Es muss alles erzählt werden. Doch leider wird damit auch ziemlich wenig gesagt. Es gibt nur einen Weg, der in die Zukunft führt. Und das ist Frieden. Ach ja, die Biopics, die Ikonen und die Lobpreisungen auf die Helden und das Erstarren eben dieser Helden zur Statue. Mandela war ein großer Mann. Nur versagt dieses historisch wie politische Wissen vor dem immer gnadenlosen Blick des Kinogängers, der sich eben überzeugen lassen will von einer Figur da auf der Leinwand, und nicht von dem Wissen, was er vorher schon mitgebracht hat. Dieser Mandela hier in Justin Chadwicks Film aber erstickt im zu lauten Chor der Lobpreisungen. Da mag sich Idris Elba noch so sehr die Seele aus dem Leib spielen. Eine Entdeckungsreise zu Nelson Mandela, die müssen wir nach diesem Film wohl erst noch unternehmen.